unter Pfarrerstöchtern. Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer. Herzlich willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Meine Schwester Johanna Haberer sitzt mir gegenüber, wir sitzen in ihrem Wohnzimmer und besprechen drei Geschichten eigentlich in einer. Sag mal hallo, damit die Leute auch wissen, dass du da bist. Hallo, willkommen. Ja, genau. In meinem Wohnzimmer. Ja, ich heiße Sabine Rückert, bin Journalistin bei der Zeit und wie gesagt, es sind eigentlich drei Geschichten, die wir heute in einer Geschichte erzählen, aber sie gehören zusammen. Irgendwie setzt die Bibel voraus, dass man alle vier Evangelien vor Augen hat, denn der Anfang der Geschichte steht in einem anderen Evangelium als dann die Hauptgeschichte. Aber dazu später. Das ist jetzt nicht ganz richtig, sondern die haben so alle Grundgeschichten zur Verfügung gehabt und haben sie dann unterschiedlich mosaikförmig eingearbeitet für ihre jeweiligen unterschiedlichen Leserschaften. Stimmt. Aber die Geschichte von Martha und Maria, die steht woanders. Die steht nicht im Johannesevangelium. Und um zu erfahren, wer Lazarus ist, muss man erstmal wissen, wer Martha und Maria sind. Und dazu muss man ins Lukas-Evangelium wechseln. Das stimmt. Es ist ein Durcheinander hier, ganz schlimm. Ich verstehe, dass du zurzeit ziemlich viel Arbeit hast, so einen kleinen roten Faden durch diese vier Evangelien zu spinnen. Ich höre dich auch jedes Mal jaulen und seufzen, wenn dir diese Sendungen vorbereiten. Ja, ich gebe es jetzt mal an dich aber hoch. Nein, ich finde es hoch. Ich könnte das ja auch machen, aber hochinteressant, wie du immer die Fäden ziehst. Also fangen wir mal mit dem Lukas-Evangelium an. Ja, oder? Wir fangen mit dem Lukas-Evangelium an, damit wir die Leute kennenlernen, mit denen wir es dann im Johannes-Evangelium zu tun bekommen. Okay? Ja. Also im Lukas-Evangelium geht es so: Jesus zieht durch die Gegend und kommt in ein Dorf. Wie das Dorf heißt, weiß ich nicht. Weißt du's? Ja, das wird dann im Johannesevangelium erklärt. Ah, ja. Es ist Bethanien. Bethanien, und wo ist das? Östlich von Jerusalem Richtung Jordan runter. Mhm. Im Grunde genommen wird es identifiziert mit dieser Taufstelle Jesu. Mhm. Da war ich schon mal. Ja, genau. Ich war schon mal an der Taufstelle, aber auf der jordanischen Seite. Genau, und auf der anderen Seite ist so eine Tribüne und da stehen immer weiß gekleidete Menschen im Wasser und lassen sich dort noch mal taufen. War niemand da, als ich da war. Da waren nur sehr viele Kirchen. Also sehr verschiedenste Kirchen. Denominationen genau. Hatten da also ihre Kirchen. Also in diesem Umkreis soll Bethanien gewesen sein. Also du bist etwa vielleicht 2,4 Kilometer oder so von Jerusalem, vom Ölberg, wo ich gewohnt habe, da entfernt, Luftlinie. Mhm. Ja. Okay. Und da wohnten die also. Also jedenfalls kam er in ein Dorf und da traf er auf eine Frau, die hieß Martha, und die nahm ihn freundlich auf, steht da. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Und diese Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seinen Worten zu. Martha aber war davon in Anspruch genommen, für ihn zu sorgen. Also das heißt, die hat die Betten überzogen, die hat was gekocht, die hat Wein aufgetragen. Und Maria saß da und hat den Worten des Herrn gelauscht. Den Gott einen guten Mann sein lassen, im wahrsten Sinne. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, hat aber nichts getan. Es wird auch leider nicht berichtet, was er da alles von sich gegeben hat. Nee, was er von sich gelassen hat. Aber wir nehmen an, dass es nicht so viel anderes ist, als was er sonst gesagt hat. Also jedenfalls hat er da eine Rede gehalten und Maria saß ihm zu Füßen, während Martha hier also in der Küche wirbelte. Und dann kommt sie zurück und sagt aber nicht zu ihrer Schwester was, hey, du faule Socke, hilf mir mal, sondern sie sagt zu Jesus, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die ganze Arbeit mir allein überlässt. Also er soll sie aufscheuchen. Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Ich nehme mal an, sie hat ihr selber schon 100 Mal gesagt, dass sie ihr helfen soll. Genau, die hat sich nicht wegbewegt. Ja, hat sich nicht wegbewegt. Aber von dieser Seite darf sie keine Schützenhilfe erwarten, denn der Herr möchte nicht, dass man ihn unterbricht. Genau. Im Psalmodieren. Jetzt kommt der berühmte Satz, Martha, Martha. Martha, Martha. Es spricht wieder wie aus, also, weißt du. Martha, Martha. Also, geschwollen, da geht's nicht. Wie heißt das? Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und Mühen. Aber nur eines ist notwendig. Maria hat das Bessere gewählt. Das soll ihr nicht genommen werden. Das ist natürlich, sie hört mir zu. Gibt es etwas Besseres auf dieser Welt? Da hätte ich aber dann den Kochdeckel zugemacht. hätte gesagt, gut, der Mensch lebt offenbar doch vom, nicht vom Brot allein, sondern von deinen Worten, genau. Dann isst deine eigenen Worte. Hier gibt's jedenfalls jetzt nichts mehr. Jetzt, heute bleibt die Küche kalt. Das hätte ich gesagt, ja. An dieser Stelle. Und damit also, endet die Geschichte. Damit endet die Geschichte. Ja, es genau. Endet nur damit, dass die eine eben eine gemütliche Runde herstellen will und die andere da von Ehrfurcht erstarrt zu Füßen des Herrn sitzt. Und diese Geschichte, wobei mir die Martha hat meine ganze Sympathie, ich finde die Maria auch unmöglich, diese Geschichte ist nur ein kleines Schlaglicht in eine Familie, zu der noch eine dritte Person gehört, nämlich der Bruder Lazarus. Genau. Das erfahren wir aber erst im Laufe der Bibel, dass dann noch ein Bruder hinzukommt, denn Jesus übernachtet nicht einfach so bei zwei alleinstehenden Damen. Ja. Sondern es sind drei Geschwister, die da zusammen sind. Es sind drei Geschwister, offenbar sind es zwei Frauen, die keinen Mann haben und die zusammen mit ihrem Bruder Lazarus leben. Und offenbar gibt es da auch Geld. Mhm. Ich nehme mal an, diese zwei Frauen sind nicht arm, sondern die haben irgendwie Zaster. Ja. Und da kehrt Jesus gerne ein. Martha heißt ja auch die Herrin übersetzt. Mhm. Es ist mit Sicherheit eine wohlhabende, sehr wirtschaftlich gut gestellte Frau. Trilogie. Und das sind drei Geschwister, die da zusammen wohnen, oben offenbar ohne familiären Anschluss. Also sowas gibt es auch, so eine Geschwister-WG. Ja, ist auch ganz schön. Ja, ganz schön. Woher kenne ich das nur? Woher kenne ich das nur? Genau. Fehlt noch der Bruder. Ja. Also, jedenfalls so ist es. Und um diese Familienkonstellation vorzustellen, habe ich jetzt diese kleine Geschichte, die ich finde, also auch ein bisschen schräg ist, vorgetragen. Die ist nicht so schräg, aber da sprechen wir drüber. Ja. Na gut. Wieso ist die nicht so schräg? Warum sollten wir jetzt nicht darüber reden? Du findest sie offenbar nicht schräg. Nein, ich finde sie nicht schräg. Du hast natürlich schnelle Sympathien für die eine und langsame für die andere. Gar keine für die andere. Ja, tatsächlich ist es schon in der Konstellation, wo sowieso traditionell die Frauen nur für die Küche zuständig sind. Mhm. Besonders, wenn dann, also zu Füßen eines Sitzen heißt jetzt keine Demutshaltung, sondern es ist die Beschreibung eines rabbinischen Lehrers, zu dessen Füßen in Anführungsstrichen dem genau zuhören die Schüler. Mhm. Also es wird eine Frau als eine Schülerin geschildert. Eine Talmud-Schülerin oder eine Torah-Schülerin oder also auf jeden Fall eine rabbinische Schülerin dargestellt. Mhm. Das ist das Besondere an dieser Geschichte, wo er auch sagt, das ist das Besondere. Genau wie Männer sind Frauen in der Lage, sozusagen zu studieren und wie auch immer. Und Klammer auf, mach dir nicht so viel Sorgen, setz dich auch hin. Mhm. Hätte man ja auch sozusagen weitermachen können. Das sagt er aber nicht. Das sagt er nicht. Ja, er sagt es indirekt schon. Ja. Sie hat den besseren Teil gewählt. Ja, also setz dich auch hin, weil ihr Frauen könnt lernen, ihr Frauen könnt studieren. Das ist eine andere Rolle. Wie heißt denn mit der Barbara Streisand dieser Film, wo sie sich in einen Mann verkleidet? Jentl. Ja, genau. Also ihr braucht nicht Jentl machen, sondern ihr könnt als Frauen an meiner Lehre teilnehmen. Mhm. Insofern ist das schon ein Hingucker, wenn man so will. Es gibt übrigens in dem Film, den ich vor einigen Folgen empfohlen habe, Messiah. Ja. Da gibt's eine wunderbare Szene. Da sitzt er mit Männern im Kreis und lehrt und ist relativ unfreundlich. Also die sagen dann immer, du willst also sagen das und das und das und dann unterbricht er sie und sagt, du musst mir nicht sagen, was ich sagen soll oder was ich sagen will. Ja, relativ unfreundlich. Aber dann sagt er auf einmal in diesen Kreis hinein, warum sitzt hier eigentlich keine Frau? Ja. Und dann sagt einer der Männer, er fängt an zu lachen und sagt, was tut hier eine Frau in diesem Kreis? Und dann steht dieser Messiah auf und tritt ihn mit dem Fuß vor die Brust, sodass er nach hinten umkippt und sagt, der ist ja in diesem Follower-Lager, ganz viele Leute ihm nachgelaufen sind und sitzt jetzt eben innerhalb dieses Follower-Lagers ums Feuer mit 10 Männern vielleicht und tritt ihm vor die Brust und sagt, geh aus diesem Zirkel, such in diesem Lager eine Frau, sie soll deinen Platz einnehmen. Und dann wird er da rausgeschmissen aus diesem engeren Rabbiner, Imam. Er ist ja da zu dem Zeitpunkt Imam, Zirkel rausgeworfen. Also insofern hat diese Geschichte, so klein sie ist, eine sehr signifikante Pointe, markante Pointe. Ja. Na gut, also jetzt. Jetzt kommt die längere Version. Jetzt müssen wir einen kleinen Vorspann machen, um auf die Geschichte von Lazarus und dessen Auferweckung, die wahrscheinlich unseren meisten Hörern auch schon irgendwie bekannt geworden sein sollte. zu erklären. Also die Geschichte von Lazarus hat eine Vorgeschichte. Und diese Vorgeschichte ist, dass Jesus eine Rede hält. Er hält eine Rede und hat den Blinden, über den wir letztes Mal gesprochen haben, geheilt. Und er ist heil davongekommen und meidet eine Zeit lang den Tempel in Jerusalem und auch andere heilige Stätten, wo er Pharisäern begegnen könnte. Er hat nämlich einen blinden Mann sehend gemacht und das Wunder, einmalig unter all den Jesus zugeschriebenen Wundern, löst keinen unmittelbaren Beifall aus, sondern eine feindselige Untersuchung. Und mit der haben wir es letztes Mal zu tun gehabt. Also sagt der, eine Ermittlung. Ermittlung. Es gibt eine richtige polizeiliche, kirchenpolizeiliche Ermittlung. Ja, genau. Und die hat er überstanden und aber auch dadurch, dass er sich entzogen hat, hat er sich dem entstanden. Und jetzt diese polizeiliche Untersuchung ist die Grundlage der bereits zitierten Erwiderung aus der Volksmenge auf den Vorwurf, Jesus sei besessen. Kann auch ein Dämon Blinden die Augen auftun? Und Jesus wagt sich wieder in den Tempel, aber die frühere Konfrontation, schreibt Jack Miles, baut sich rasch wieder auf, als er die Menge mit einer weiteren blasphemischen Bemerkung provoziert. Der Vater und ich sind eins. Damit endet eigentlich. Ja, damit endet die Geschichte und sie beginnt so. Und das hören wir uns jetzt an. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich. Wie mich mein Vater kennt, und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Das ist das, was er predigt, also dass er kein gekaufter Knecht ist, der hier als bezahlter Angestellter hier die Schafe versorgt, sondern dass er sozusagen, das sind seine Schafe. Und jetzt wird ihm eben wieder vorgeworfen, dass unter dem Publikum er von einem Dämon besessen sei und im Wahn redet und die Leute fragen, warum hört ihr diesem Irren eigentlich zu? Nochmal zurück an die historische Situation. Mhm. Die Christen sind gerade in dem Umbruch, dass sie du verfolgt werden. Du meinst jetzt die historische Situation, in dem das geschrieben worden ist. Nicht in dem es spielt. Nein, sondern die historische, nicht die erzählte Geschichte, sondern die Entstehungsgeschichte. Ja. Die Christen sind dabei, verfolgt zu werden. Sie sind dabei, abzuhauen, vielleicht auch zerstreut zu werden. Und jetzt kommen diese Sätze, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und dann kommen die Sätze, ich bin der gute Hirte. Und ich halte die Schafe, wer mich anschaut, ich kenne euch, ihr kennt meine Stimme. Und ich bin nicht irgendeiner, der euch jetzt wieder zerstreuen will oder der euch wieder in eine andere Sekte bringen will oder in eine andere Gruppe der Christen bringen will. Also es geht darum, die Schafe zusammenzuhalten, die Menschen zusammenzuhalten. Ja. Dieses ganz archaische Bild vom Hirten und seinen Schafen. Ja, das ist ja ganz bekannt. Und der Mietling ist der, dem die nicht eigen gehören, dem sie nicht gehören. Der sie auch dran gibt, wenn es heiß wird. Ja, das ist so eine Mietschafsherde. Und der hat gar keine Beziehung zu denen. Er ist davon, wenn sie gefährdet sind, wenn sie versprengt werden. So. Also das ist einmal das Bild ausgelegt. So, jetzt geht's aber weiter. Das ist seine Predigt. Ja, es geht weiter und man sieht auch, dass er, wir haben ja jetzt letztes Mal die Heilung des Blinden erklärt, wo er auch schon unter Druck geraten ist. Er ist also genauso wie die Leute, für die diese Geschichte geschrieben ist. Er wird so geschildert, als sei er ständig auf der Flucht. Ja. Jesus ist also ununterbrochen unter Druck und muss sich bei Nacht und Nebel überall verkrümeln, weil man nämlich, und das, da kommt es jetzt bei der nächsten Szene drauf, weil man nämlich ihm langsam an den Kragen will. Er fängt an, den Leuten wirklich auf die Nerven zu gehen, deren Kreise er stört. Um diese Zeit fand in Jerusalem das Tempelweihfest statt. Es ist Winter und Jesus geht im Tempel in der Halle Salomons auf und ab. Da gab es offenbar eine Halle Salomons, durch die man da laufen konnte. Da umringten ihn die Juden und fragten ihn, wie lange noch willst du uns hinhalten? Wenn du der Messias bist, dann sag es uns offen. Ja? Der und hat jetzt also diese, antwortet er diese ihnen. Zeichenrede und ja, diese Zeichenrede und dieses Verschwiemelte, dick, dick. Das geht denen auf die Nerven, verstehe ich auch, würde ich auch gern mal, zumal Jesus ja selber immer sagt, eure Rede sei ja, ja, ja, nein, ja, ja, nein. Ja. Aber seine Rede ist alles andere als das, weder ja noch nein, sondern immer Schwurbel. Und auch jetzt sagt er wieder was und das hören wir uns jetzt an. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt, und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue in meines Vaters Namen, die zeugen von mir. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Was mir mein Vater gegeben hat, ist größer als alles, und niemand kann es aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Das ist dieser Satz, ich und der Vater sind eins. Er sagt also nicht, ja, ich bin der Messias, sondern er sagt, ich und der Vater sind eins. Er sagt eigentlich schon jetzt, dass er der Messias sein soll. Ja, und er wirft ihnen vor, dass sie nicht auf ihn hören. Also wenn ich jetzt nochmal in die Theologiegeschichte gehe, das sind solche Sätze, aus denen dann später, als die ganzen philosophisch denkenden Theologen im 3., 4. Jahrhundert nachgedacht haben, aus denen ist die sogenannte Präexistenz Gottes dann geworden. Präexistenz des Christus, also die Existenz vor der Schöpfung. Ja. Das haben wir schon mal kurz besprochen. Ja, wir haben es Im schon Anfang mal besprochen. War das Wort und das Wort war bei Gott. Ja, wir haben es schon öfter besprochen. Ja. Wir haben es auch bei Jack Miles besprochen, ja, der genau. sagt, der ja. kriegerische Gott wird ein friedlicher Mensch. Ja. Er ist ja. der entwaffnete Gott. Genau, aber die Vorstellung, dass er schon vor der Schöpfung dabei ja. war, ich und der Vater sind eins, also wer mich sieht, sieht den Vater. Das heißt, der identifiziert sich dann mit dem Schöpfergott. Mm. So, das heißt, daraus wurde dann eine ganze trinitarische Lehre und die Lehre von der Präexistenz des Christus. Klammer auf, Klammer zu, jetzt geht die Story weiter. Ja, da werden natürlich die umstehenden Strenggläubigen werden sauer und heben Steine auf und fangen schon mal an, sie zu heben, um ihn zu steinigen. Und Jesus sagt dann, viele gute Werke habe ich im Auftrag des Vaters vor euren Augen getan. Für welches dieser Werke wollt ihr mich jetzt eigentlich steinigen? Das ist natürlich eine gute Frage. Das ist wieder wie bei der Heilung des Blinden, wo die Pharisäer ihm vorwerfen, er hat den Blinden am Sabbat geheilt. Nicht? Das ist genau. Was anderes können sie ihm ja nicht vorwerfen, als dass es zum falschen Zeitpunkt Also ich habe Leute geheilt, ich habe sie gesund gemacht, ich habe... Wie auch immer. Und jetzt, wofür wollt ihr mich jetzt bestrafen? Ja, und dann sagen sie, wir steinigen dich ja nicht wegen deiner guten Werke, sondern wegen der Gotteslästerung. Denn du bist bloß ein Mensch und machst dich hier selber zu einem Gott. Und Jesus sagt, heißt es nicht in eurem Gesetz, ich habe gesagt, ihr seid Götter. Das können wir jetzt überspringen. Da kommt er jetzt aufs Alte Testament, auf irgendeine Psalm und so. Ich wollte eigentlich zitieren, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Du hast ihn wenig geringer gemacht als einen Gott. Dieses Göttliche des Menschen betont er da. Er gerät dann mit ihnen in Streit, es wird auch nicht aufgelöst. Er sagt, dann werdet ihr erkennen und einsehen, dass in mir der Vater ist und ich im Vater bin und so. Gut, also geschenkt. Jedenfalls wollen sie ihn dann festnehmen und er entzieht sich ihrem Zugriff und geht durch die Hintertüre raus und verschwindet. Und dann geht er wieder auf die andere Seite des Jordans, an den Ort, wo Johannes getauft hat, also Johannes der Täufer getauft hat und dort blieb er. Und da kommen viele und sagen zu ihm, Johannes hat kein Zeichen getan, aber alles, was Johannes über dich gesagt hat, das ist wahr. Und jetzt kommen viele und hängen ihm an und werden zu seinen Jüngern. Das ist die Vorgeschichte zu dem, was jetzt kommt. Ich wollte, bevor wir jetzt zur großen Geschichte von Lazarus, Martha und Maria kommen, ja, wollte ich noch mal etwas vorlesen, das passt hier so wahnsinnig gut, aus meinem wunderbaren Jack Miles Jesus-Biografie. Da steht etwas Herrliches, eine ganz wunderbare Passage, die wollte ich jetzt mal vorlesen. Und dann geht's weiter im Text. Obwohl Jesus erst etwa 30 ist, wirkt er viel älter, verständnisvoll und müde, wie ein alter Mann. Also im Johannesevangelium. Überall. Ah, vor allem da, ja. Ja, aber du hast recht, vor allem da. Wenn es scheint, als sei Jesus alt geboren worden, wir haben ja gerade von der Präexistenz Jesu gesprochen, wenn es scheint, als sei Jesus alt geboren worden, so nur deshalb, weil er tatsächlich alt geboren wurde. Als der Sohn Josefs, des Zimmermanns, mager bloß 3 Jahrzehnte hinter sich gebracht haben, doch als Adonai, als Gott, hat er einen Lebenslauf von mindestens 3 Jahrtausenden hinter sich. Eingedenk dessen braucht es uns nicht zu überraschen, dass Jesus selten gewöhnliche Neugier oder Interesse an anderen Menschen zeigt. Er stellt seinen Gesprächspartnern zwar Fragen, um ihnen etwas klar zu machen, aber selten, um wirklich etwas zu erfahren. Jesus braucht nicht zu fragen. Er weiß alles. Damit hängt die Tatsache zusammen, dass auf Jesu Terminkalender, wenn man das so sagen darf, offenbar nur ein einziger Termin eingetragen ist. Seine Stunde, der für seine Hinrichtung in Jerusalem vorausbestimmte Zeitpunkt, ist unverrückbar und unausweichlich. Alles andere erscheint zufällig und optional. Als seine Jünger scheint er die erstbesten Männer ausgewählt zu haben. Er wirkt seine Wunder für Leidende, die zufällig seinen Weg kreuzen. Da ist niemand, den er unbedingt kennenlernen will. Keine menschliche Begegnung ist ihm verboten und keine erscheint ihm erforderlich. Das Johannesevangelium liest sich bisweilen wie ein zu Buchlänge aufgeblähter Monolog, der gelegentlich zur Konversation abschweift. Oft scheinen die Gesprächspartner Jesu bloße Anlässe für Gedanken zu sein, wie die Schüler eines nachdenklichen Lehrers, der dazu neigt, laute Selbstgespräche zu führen. Das ist wie Martha und Maria, deswegen fällt mir das hier ein. Doch der Unterschied ist nicht groß, wie es scheint. Auch dann, wenn Jesus über die Köpfe seiner Zuhörer hinwegredet und weiterredet, wenn ein Gesprächspartner gegangen oder völlig verstummt ist, verlangt der Sinn seiner Rede eine Vervollständigung durch die Identität des Hörers. Der Unterschied ist der, dass Jesus die Wünsche seiner Gesprächspartner stets besser zu verstehen scheint als diese selbst. Jesus lässt sich, genau wie Gott, nie auf Geplauder ein. Geplauder dient den Bedürfnissen von Menschen, die Zeit brauchen, um einander kennenzulernen. Diese Zeit braucht Jesus nicht, Klammer auf, er hat sie auch nicht, Klammer zu. Er weiß schon alles, was er wissen muss. Und seine Reden sind eingebettet in eine Erzählung, die seine bündigen Prioritäten widerspiegeln. Das Neue wie das Alte Testament sind von einem moralischen Ernst, die der Liebenswürdigkeit und oft genug sogar Information praktisch ausschließt. Nichts wird in der Bibel zu dem bloßen Zweck gesagt, einen zu informieren oder zu belustigen. Weder Wissen noch Schönheit noch sonst ein menschliches Gut wird jemals um seiner selbst willen angestrebt. So kommt es, dass die Bibel nur wenig von jener Art von ästhetischem Genuss bietet, den wir von fiktionalen Werken zu erwarten gelernt haben, während der ausgeprägte ästhetische Effekt, den sie sehr wohl hervorruft, einer von konzentrierter und zwingender moralischer Dringlichkeit ist. Die Faustregel für die Interpretation von Texten, die nach diesem asketischen Rezept verfasst sind, könnte folgendermaßen lauten: Da alles Belanglose fortgelassen wurde, nimm an, dass alles, was noch dasteht, besonders bedeutsam ist. Von einer Lektüre in diesem Sinne könnte man, lockerer ausgedrückt, auch sagen, dass der Text so zu lesen ist, als wäre er von Gott geschrieben. Die praktische Prüfung, die Detailgenauigkeit, die eine solche Interpretation verlangt, ist anstrengend und schon das bloße Hinschauen kann zunächst verwirrend sein. Doch die Bibel hat jahrhundertelang eine solche Aufmerksamkeit erfahren und die Bräuche der Bibelexegese, die sich herauskristallisierten und dann säkularisiert wurden, haben dazu geführt, dass die gesamte fiktionale Literatur des Abendlandes, ja eigentlich alles, was an Fiktionalem geschaffen wurde, in einem gewissen Sinne verbiblicht worden ist. Gedichte, Dramen und Romane würden, anders gesagt, nicht einer so eingehenden und ernsten Prüfung unterzogen und ihre Autoren würden nicht als Quelle einer ansonsten unerreichbaren Wahrheit verehrt, wenn nicht die Bibelexegese das allererste Vorbild geliefert hätte. Ein Text, von dem man glaubt, dass er mehr enthalte, als man auf den ersten Blick erkennt. Und ein zentraler Charakter, von dem man glaubt, dass er letztlich der Urheber des Textes sei und der nie, auch nur eine Sekunde lang zulässt, nicht ernst genommen zu werden. Es geht hier um etwas weit Tieferes oder etwas ganz anderes als bloße Wichtigtuerei. Die Bibel beharrt mit vollendeter Kunst darauf, gar keine Kunst zu sein. Und gerade in diesem Beharren hat sie paradoxerweise ihre tiefste Wirkung auf das abendländische Kunstideal ausgeübt. Ganz toll. Toll, also, ne? Tolle Beobachtung. Ist, ja, auch Jesus, der nicht zuhört, sondern immer spricht und spricht. Ja. Und das Publikum wird zu einer Art Pappkameraden, die drumherum sitzen. Ja. Wobei unser Blinder letztes Mal, der war ja ganz munter. Ja. Ja, was ich an dem Text auch noch wichtig finde, oder wir werden ja auch manchmal angeschrieben von Hörerinnen und Hörern, die sagen, wir machen uns da lustig über die Bibel. Das stimmt ja auch, wir machen uns ja manchmal lustig, also jedenfalls ich. Du machst dich, ja. Aber du traust dich nicht. Na, ich kann da schon auch mitlachen. Aber in der Tat, dass diese Selbstbehauptung dieser Texte ist so stark, dass du die Bibliotheken nicht zählen kannst, die hervorgebracht haben. Mhm. Daran habe ich gedacht, wie unglaublich viel Literatur wiederum das Alte und das Neue Testament von Menschen, die da drüber saßen mit Spannung und erwartet haben, dass es für ihr Leben eine Orientierung gibt. Und das stimmt auch über Jahrtausende. Und ich glaube, das einfach mit der leichten Hand wegzuschieben, das machst du ja gar nicht, aber mit der leichten Hand wegzuschieben, wie das heute viele machen, das ist auch nicht die Lösung. Mhm. Ja? Also ich finde, dass diese Texte auch zuzulassen, sie mit Humor anzugucken, das finde ich auch wichtig, ganz wichtig. Ja, wobei in der Bibel ja der Humor knapp, und, knapp bemessen ist. Es gibt Humoresken da auch, aber in der Tat ist es knapp bemessen. Mhm. Und insofern muss dann der Jack Miles, dass der Hörer ergänzen muss. Ohne Hörer geht es eigentlich nicht. Mhm. Der darf dann schon auch mal humorvoll reagieren. Mhm. Das stimmt. Ja. Gut, jetzt geht es weiter in unserer Geschichte. Wir haben jetzt also Jesus predigen hören. Davor haben wir Martha und Maria kennengelernt und jetzt kommen wir zurück zu den beiden und ihrem Bruder Lazarus. Es geht nämlich so weiter. Jesus hat sich ja geflüchtet auf die andere Seite des Jordan, weil man wieder versucht hat, ihn irgendwie dingfest zu machen und einzusperren oder sonst was, weil er allen Leuten hier in die Quere gekommen ist. Und dort auf der anderen Seite des Jordans bleibt er da, wo Johannes der Täufer getauft hat. Und da bekommt er nochmal extra Zulauf. Weil die Leute sagen, ja, das, was der Johannes gesagt hat über den, das trifft ja ein und das trifft ja zu. Und er bekommt auch eine Nachricht dort, nämlich sein Freund Lazarus, der mit seinen Schwestern Martha und Maria in Bethanien wohnt, ist krank. Und die beiden Schwestern senden eine Nachricht an Jesus mit dem Inhalt, Herr, dein Freund Lazarus ist krank. Und als Jesus das hört, sagt er, die Krankheit wird nicht zum Tod führen, sondern dient der Verherrlichung Gottes. Da bist du wieder an der gleichen Stelle wie bei dem Blinden. Ja. Da, wo es wiederum geht, ich mache ein Zeichen. Ich mache ein Zeichen. Aus dieser Story mache ich jetzt ein Zeichen. Ja, der Lazarus liegt zwar jetzt mit Bauchkrämpfen da, aber soll er mal liegen, denn er dient der Verherrlichung Gottes und jetzt auch meiner eigenen Verherrlichung. Also, das sagt er nämlich dass auch. Dass ihr seht, wer ich bin. Durch sie soll auch der Sohn Gottes, er spricht von sich in der dritten Person, das macht ja Trump auch manchmal. Und das machen auch gerne Fußballspieler, die machen das auch. Das haben sie vom Jesus abgeschaut. Das haben sie vom Jesus angeguckt. Das klingt aber besonders, Kindergartenkinder tun das auch. Also, langer Rede. Jedenfalls sagt er, der Sohn Gottes soll durch diese Krankheit verherrlicht werden. Denn Jesus liebte Martha, ihre Schwester und den Lazarus. Der liebt diese drei und als er hörte, dass der Lazarus krank war, das passt ja jetzt nicht zu dem, was eben gerade gesagt wurde, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, an dem er sich aufhielt. Also der hört, einer ist sehr krank und er soll kommen und dann sagt er, hab jetzt keine Zeit. Ich bleib jetzt noch zwei Tage und warte noch so richtig, dass das schlimm jetzt so richtig wird, damit in die Grütze fährt. Damit ich hinterher noch umso schöner leuchten kann. Ja, ich wollte noch zum Johannes, schon ein bisschen gruselig, muss noch ein bisschen einschränken. Er spricht von sich an dieser Stelle in der dritten Person, aber das Johannesevangelium insbesondere ist dadurch bekannt, dass sie diese Ich-Bin-Worte hat, wo er wirklich Ich sagt, wo er sagt, ich bin das Licht, ich bin der Hirte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja. Diese Ich-Bin-Worte, sieben, glaube ich, gibt es davon, die sind nur im Johannesevangelium verzeichnet. Ja. Ja, hier jedenfalls sagt er es nicht. Ja. Hier redet er von sich in der dritten Person als Sohn Gottes. Sohn Gottes, sagt er. Und danach sagt Jesus zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Und die Jünger sagen, Rabbi, eben noch wollten dich die Juden dort steinigen und jetzt gehst du da schon wieder hin. Er geht über den Fluss jetzt rüber, Richtung Jerusalem. Ja, jetzt geht er wieder rüber. Mhm. Und Jesus, offenbar sind da unterschiedliche Einflüsse. Da gab es ja auch drei verschiedene Könige. Mhm. Dieses ganze Israel war ja aufgeteilt durch die drei Söhne des großen Herodes. Ja. Es kann auch sein, dass es damit zusammenhängt, dass die Macht des einen Verwalters dort endete, wo der genau. Macht des anderen anfing. Also, die Jünger sagen dann, also willst du da wieder hingehen? Gerade wollten sie dich doch da steinigen. Und Jesus sagt, hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand am Tag umhergeht, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn aber jemand in der Nacht umhergeht, stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Ja, er sagt, was soll ich mich verstecken? Zumindest die oberflächliche Variante ist, ja. Was soll ich mich verstecken? Ich habe euch was Erhellendes zu sagen, warum soll ich nachts darum, soll ich im Dunkeln rumkriechen? Mhm. Ich gehe jetzt, auch wenn ich möglicherweise gefährdet bin, ja. Ich gehe zurück. Ja. Ja. Zumal in seinem Terminkalender ja nur ja. Eine einzige genau. Eintragung ist das und ist die ein, kommt jetzt noch nicht, tolle, das weiß er ja auch. Tolle Formulierung. Ja. Mhm. So sprach er. Und dann sagt er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, schläft. Ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sagen die Jünger, Herr, wenn er schläft, dann wird er doch auch wieder gesund. Also die verstehen gar nichts. Dass Jesus vor allem vom Tod gesprochen hat, haben sie nicht verstanden. Und sie haben gedacht, der schläft sich jetzt gesund, der macht jetzt ein Heilungsschläfchen. Mhm. Daraufhin sagt Jesus ganz unverhüllt, Lazarus ist gestorben. Und ich freue mich für euch, dass ich nicht dort war. Denn ich will, dass ihr glaubt. Doch wir wollen jetzt mal zu ihm gehen. Also er sagt, ich habe ihn sterben lassen, damit ihr jetzt ein richtiges, schönes Wunder seht. Und da muss ich jetzt erstmal einen Toten finden, den ich aufwecken kann. Und da sagt, naja. Da sagt Thomas, einer der Zweifler. Der Zweifler, aber hier wird er als der Zwilling vorgestellt, zu den anderen Jüngern, dann lasst uns mit ihm gehen, um mit ihm zu sterben. Also die denken jetzt, dass er in den Tod geht. Mhm. Er geht jetzt darüber über den Jordan und jetzt wird er tatsächlich gesteinigt. Mhm. Und als Jesus ankommt, da lag der Lazarus schon 4 Tage im Grab. Das kann man sich vorstellen, es ist heiß da und da hält sich ein Leichnam nicht lange. Bethanien war nahe bei Jerusalem, das hast du ja schön erklärt vorhin, etwa 15 Stadien entfernt. 2,7 Kilometer. Ja, genau. Viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Und als Martha hörte, dass Jesus kommt, geht sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus. Martha sagt zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. So, sie fährt den jetzt richtig an. Ja, aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Also, sie glaubt immer noch, dass da was zu machen ist. Und Jesus sagt zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Und Martha sagt zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am letzten Tag. Also war die, ja auch, Auferstehung ja. War ja auch im späten Judentum das allgemein. Das ist interessant, gut. Ne? Allgemein gut. Ach, das also, war allgemein gut. Ja, ist nicht ein christliches Phänomen. Ah. Sondern Auferstehung ist im späten Judentum. Das haben wir aber hier übersprungen. Es muss zwischen unseren beiden Testamenten gewesen sein. Ist, haben wir schon mal gesagt. Denn aber, so eine richtige Auferstehungsgeschichte im Alten Testament Thema, hatten wir nicht. Wir werden zum Thema Auferstehung, denke ich, da nochmal ausführlicher drüber angegebenem, handeln. Zu gegebenem ja. Anlass. Ja. Jesus erwidert, ich bin die Auferstehung und das Leben. Jetzt sagt er mal ich. Jetzt? Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Und die Martha sagt, ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Wir haben jetzt die erste Vorgeschichte ja. Zu diesem Auferstehungswunder. Wir wissen, das ist alles sozusagen aus der Rückschau. Ja. Insofern verlegt man diese Auferstehungswunder schon, wenn der Jesus auferstanden ist, dann ist er Herr über den Tod. Ja. Ja, das ist, ich glaube, das Ziel dieser Geschichte. Ja, ist das Ziel dieser Geschichte. Aber wenn wir jetzt nochmal die Rolle der Frauen anschauen, hier spielt jetzt die Martha nicht die Rolle des Heimchens am Herd, sondern umgekehrt. Ja. Sie geht raus, sie fährt den an, sie lässt ihn auch holen. Und jetzt wird sie zum Hauptapostel dieser Geschichte, weil die ist die erste, die ein vollständiges apostolisches Bekenntnis abgibt. Ah. Liest es dann nochmal vor? Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Das genau. ist, das meinst du, ne? Das ist das Spitzenbekenntnis, das die Apostel eigentlich, die Gott, die Jesus gesehen haben, den Auferstandenen. Das wird jetzt der Martha in den Mund gelegt. Ist also für damalige Verhältnisse revolutionär. Der Johannes ist, was die Frauen betrifft, sowieso etwas revolutionär. Da wird es besonders sozusagen auf die Spitze getrieben, weil sie die eigentliche Apostelin wird hier. Und jetzt geht sie weg und ruft heimlich ihre Schwester Maria und sagt zu ihr, der Meister ist da und lässt dich rufen. Und als Maria das hört, steht sie auf und geht auch zu ihm Und denn Jesus war noch nicht ins Dorf gekommen, er war noch dort, wo ihn Martha getroffen hatte, also vor dem Ort, da hat er gewartet. Und die Juden, die bei Maria im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass sie plötzlich aufsteht und hinausgeht. Da folgten sie ihr, und weil sie meinten, sie gehe jetzt zum Grab, um dort zu weinen. Also der hat eine ganze Trauergesellschaft da um sich herum. Ja, aber das ist ja auch ein jüdischer Brauch, dass du ins Haus gehst eines Verstorbenen und dort mehrere Tage mit den Trauernden ausharrst. Ich weiß nicht, und die abfängst. Ja, ne? Und da stehen in die ihrer alle, Verzweiflung. Da wird Essen mitgebracht und da werden den ganzen Tag, es ist ein jüdischer Brauch bis heute, sitzt man dann mit denen zusammen mit den und Trauernden. Guckt, dass da ein Netz entsteht. Ja. Genau. Ja. Aber die geht jetzt weg. Die geht jetzt weg. Und dann denken die, ja, die geht zum Grab, gehen wir mal lieber mit. Ja. Nicht, dass die sich da irgendwo runterstürzt. Genau. Noch und auf da dem kommst Wege. Du jetzt auch, sie geht zum Weinen. Das schlägt die Brücke zu unserer Ostergeschichte. Ja. Maria saß aber am Grabe und weinte. Ja. Aber das ist eine andere Maria. Ist eine andere Maria. Ja, trotzdem, aber da heißen ja sowieso alle Maria. Auch Johannes. Ja. Mhm. Und als Maria dorthin kam, wo Jesus wartet, da sieht sie ihn und fällt ihm zu Füßen und sagt zu ihm: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre unser Bruder nicht gestorben. Und das ist das Gleiche, was die Martha ihm ja auch gesagt hat. Also erstmal ein Vorwurf. Mhm. Und als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, war er im Innersten erregt und erschüttert. Also offenbar tut es ihm jetzt leid, dass er hier so ein... Oder er regt sich auf. Ah, wieso erschüttert? Wieso regt er sich denn auf? Das ist denn er sagt... Er sagt dann: Wo habt ihr ihn denn bestattet? Und sie sagen: Komm mit und sieh. Und da weinte Jesus. Er weint doch selber. Mhm. Da steht hier, er weinte. Ja, er kann aber auch erschüttert und erregt sein darüber, dass sie ihm alle nicht glauben. Und du meinst jetzt weinen? Auch darüber weint er. Das kann ich mir nicht vorstellen. Er weint, weil er tot ist. Und die Juden sagen: Seht, wie lieb er ihn hatte. Einige aber sagten: Wenn er dem Blinden die Augen geöffnet hat, dann hätte er auch verhindern können, dass der hier starb. Mhm. Ja, es gab also auch Kritik. Und die Schwestern haben diese Kritik ja auch. Mhm. Und da wurde Jesus innerlich wiederum erregt und ging zum Grab. Jetzt hat er sich aufgeregt. Jetzt kommt er langsam in Wallung. Und da kommt er an das Grab. Und das Grab war ja kein Grab, wie wir es heute haben, sondern die waren ja in den Höhlen und da waren Steine davor. Und auch hier war es eine Höhle mit einem Stein verschlossen. Und was jetzt passiert, hören wir uns an. Jesus spricht: Hebt den Stein weg. Spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen: Herr, er stinkt schon, denn er liegt seit 4 Tagen. Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich alle Zeit hörst, aber um des Volkes willen, das umhersteht, sagte ich's, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen, und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen: Löst die Binden und lasst ihn gehen. Später will er ja kein Wunder tun, damit die Leute auch so glauben, wenn er kein Wunder tut. Hier macht er aber ein richtiges Spektakel, das kann man jetzt mal so sagen. Ne? Ja. So eine richtige Zaubernummer ist das hier. Es wird auch vorbereitet und er geht erstmal nicht hin und damit, so wird es also auch begründet. Ja. Das ist das größte Zeichen. Mhm. Also es ist auch nochmal... um nochmal auf deinen wunderbaren Kafka-Text zurückzukommen, damit die Leute die Herrlichkeit sehen, steht da, ja? Hast du es gelesen? Also die Herrlichkeit, die unsichtbar um uns herum ist, die soll jetzt sichtbar gemacht werden durch ihn. Natürlich geht es um die Aufhebung der Grenze zwischen tot und lebendig. Damit wird ja auch gespielt. Die bei mir sind, die werden nie sterben. Ich mache die Toten lebendig. Da geht es im Grunde genommen um eine Überwindung dieser materiellen Grenze von Tod und Leben. Also ich glaube nicht, dass der Jesus hingegangen ist und Tote auferweckt hat, sondern die Geschichte will sagen, zumindest ist es meine Überzeugung, und die kannst du vom Alten Testament her auch ableiten, dass Tod und Leben keine Frage von biologischer Zellenexistenz ist. Sondern, wovon denn dann? Du kannst nach Vorstellung der biblischen Menschen tot sein, obwohl du lebst. Mhm. Du kannst sowas von tot sein, obwohl du rumläufst. Und du kannst lebendig sein, obwohl du tot bist. Und das ist nicht ein individuelles Lebendigsein, sondern du kannst auch lebendig in der Erinnerung sein oder kannst wirksam sein. Mhm. Also Tod und Leben ist auf jeden Fall für diese Texte keine Frage der Zellkulturen, ja, sondern es ist eine Frage von geistigen Zuständen. Und erzählt wird es hier nicht als geistiger Zustand, sondern es wird erzählt als Zaubernummer. Es wird herbe als Zaubernummer erzählt. Und zwar auch mit Trommelwirbel und allem. Ja, genau, und jetzt wird auch noch gebetet und damit auch alle sehen, dass ich dein Sohn bin. Und jetzt muss er rauskommen. Wahrscheinlich haben sie ihn vorher reingetan. Kann man auch sagen, guter Freund. Er weckt ja keinen Fremden auf. Journalistin würde ich sagen, also der hat sich versteckt in der Höhle. Also man hat ja hat später krank gespielt. Und die beiden Schwestern machen da noch mit. Bei der Nummer. Und dann gibt es eine... Auf die Idee bin ich jetzt noch gar nicht gekommen. Ja, ich schon. Aber das könnte auf jeden Fall... Es heißt ja auch nicht, und es stank wie die Pest, sondern die sagt, er stinkt ja schon. Ist ja nur eine Behauptung. Ja. Und dann kommt er raus und... also auf jeden Fall können wir mit einer Derbheit, einer gewissen Derbheit dieses Wunders rechnen. Ja. Und es gibt sicherlich dann auch Leute... die gleiche Vermutung hatten. Ja, und sicher, haben die hat man ja später bei Jesus auch gehabt. Schon damals. Und vielleicht auch zu Recht. Ja. Gut, also jedenfalls ist auch hier in einer zweifelhaften Rolle. Ja. Da lass mich noch ganz kurz sagen, das wird diese Parallelität, er schläft schon, auch dieses er schläft, wird auch übertragen verwendet, diese Parallelisierung von Schlaf und Tod, wie sie auch übrigens in der griechischen Tradition ist, Thanatos und Hypnos. Hypnos ist der Schlaf und Thanatos der Tod sind in der griechischen Mythologie Brüder. Gibt es so diesen wunderbaren Film. Genau. Ja, Schlafesbruder heißt der. Schlafesbruder von Filzmeier. Ja, es gibt vor allem eine... Komm, o Tod, du Schlafesbruder. Das ist Bach. Ist Bach, genau. Ja. Bach-Choral. Also jedenfalls, auf diese Parallelität wollte ich nochmal hinweisen. Und tatsächlich, also die Erzählebene, so derb sie ist, es geht immer darum, dass die Leute... wie wir es beim Blinden auch schon besprochen haben, erkennen und sehen, wen sie da vor sich haben. Ja. Es geht noch weiter, denn jetzt zieht sich hier die Stimmung wieder zu. Und viele, die zu Maria gekommen waren und gesehen haben, was Jesus da getan hat, kamen zum Glauben an ihn. Also die waren nicht der Überzeugung, dass es hier geschummelt ist. Und einige von ihnen gerannten auch zu den Pharisäern und haben ihnen berichtet, was sich da getan hat. Da beriefen die hohen Priester und Pharisäer eine Versammlung des Hohen Rates ein und sie sagten, was sollen wir tun? Der Typ macht viele Zeichen und wenn wir ihn weiter so gewähren lassen, dann werden noch am Schluss alle an ihn glauben. Dann werden die Römer kommen und uns die heiligen Städte und das Volk nehmen. Dann sagen die nämlich, komm, wir machen hier den Laden zu, offenbar gibt es jetzt eine andere Religion. Und einer von ihnen, der Kaiphas, wir werden ihn ja dann später kennenlernen in der Passion, Kaiphas, der hohe Priester jenes Jahres, offenbar haben die gewechselt. Ja, die haben gewechselt. Sagte zu ihnen, ihr versteht überhaupt nichts. Ihr bedenkt nicht, dass es besser für euch ist, wenn ein einziger Mensch für das Volk stirbt, als wenn das ganze Volk zugrunde geht. Also das ist ja schon das Todesurteil. Ja, und du hast jetzt die ganze Formation, du hast ein derbes, ein deftiges, aber ein sehr, sehr markantes Wunder. Und damit ist im Grunde genommen der Tötungsbeschluss verbunden. Der Tötungsbeschluss fällt jetzt. Der ist schon mit der Auferstehung sozusagen. Ja, mit der Auferstehung des Lazarus verbunden. Ja. Was mir immer noch ein Rätsel ist an diesen Texten, sind mir jetzt wieder aufgefallen, dass er immer wieder gesagt wird, das wird nur bei ganz, ganz wenigen Stellen gesagt, dass er ein Freund von dem war, denn er hatte ihn lieb. Dass da eine ganz individuelle, persönliche Beziehung anmoderiert wird. Entweder gab es wirklich historische Figuren. Denn Jesus liebte Martha, ihre Schwester und Lazarus. Ja. Also es steht hier, er liebte vor allem die, von der er was zu essen gekriegt hat. Nicht die, die ihm da schweigend zum... Ne? Da sagen wir mal, wenn die Reihenfolge... Aber jedenfalls, das ist mir nach wie vor unklar, warum genau in dieser Geschichte plötzlich eine Emotion aufkommt. Es könnte sein, und es gibt auch Exegeten, die das so sagen, dass es sicherlich, es gab dieses Formation, dass der Jesus Vertraute hatte, die auch Geld gespendet haben oder wo er eine Woche wohnen konnte oder so. Und die es tatsächlich gab und deren Namen auch so lauteten. Ja. Und dass man das dann in diese Geschichten dann weiter erzählt hat, wie das bei allen Geschichten ist. Es gibt historische Wurzelchen und dann gibt es die Interpretationen dazu. Die großen mythischen Blüten dazu. Also jedenfalls sagt der Kaiphas jetzt, bedenkt, dass es besser für euch ist, wenn ein einziger für das Volk stirbt, als wenn das ganze Volk zugrunde geht. Und das sagte er nicht von sich selbst aus, sondern weil er der hohe Priester jenes Jahres war, sagte er es aus einer prophetischen Eingebung, dass Jesus für das Volk sterben werde. Das ist jetzt der Termin, wirklich. Ja, der Termin. Ja, der Termin zeichnet sich am Horizont ab. Aber er sollte nicht nur für das Volk sterben, sondern auch, um die versprengten Kinder Gottes wieder zu sammeln. Das sagt jetzt Johannes, unser Evangelist. Von diesem Tag an waren sie entschlossen, ihn zu töten. Und Jesus bewegte sich von nun an nicht mehr öffentlich, sondern zog sich zurück in die Gegenden nahe der Wüste an einen Ort namens Ephraim. Und da ist er jetzt wieder auf der Flucht und wieder dabei, immer wieder, wenn die Massen besonders aufgewühlt sind und die orthodoxen Religionshüter gegen ihn aufgebracht sind, dann macht er wieder einen Rückzieher. Ja, aber du hast dann noch den kleinen Kommentar des Evangelisten, der sagt, und das geschah alles, damit die versprengten Christen wieder zusammen sind. Ja. Da bist du wieder in der Ebene, wo du verstehst, warum diese Geschichten erzählt werden. Ich bin die Auferstehung. Ja, ja. Und auch wenn ihr Christen um eures Glaubens sterbt, ihr seid macht trotzdem… Nix. Ja, macht nichts. Ja, naja, also kann man so kurz so sagen, aber letztlich ist das die Botschaft, ja. Und das verbindet sich mit dieser Auferstehungsgeschichte. Es, auch wenn ihr tot seid, seid ihr lebendig. Ja. Naja, wer es glaubt, also ich bin trotzdem ganz gern lebendig. Und zwar auch nicht im übertragenen, sondern im sehr klassischen Sinne. Ich glaube, das sind wir alle und das teilen wir auch mit den anderen Menschen. Aber über die andere Frage werden wir, glaube ich, bei Zeiten dann auch nachdenken. Oh je. Du und ich. Ja, die und Zeit. Auch unsere Produzentin, die Frieda. Ja. Zeit verrinnt. Ja, okay. Und auch die Zeit unserer Hörerinnen und Hörer verrinnt. Ja, die, weshalb nur die Zeit um die Zeit, die bleibt. Okay. Die bleibt natürlich. Okay, also. Bis bald. Bis und bald. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Dann geht es um die Gleichnisse. Na, wollen wir um die Gleichnisse? Ja, ich freue mich drauf. Ja, ich finde auch. Tschüss. Ciao. Unter Pfarrerstöchtern ist ein Podcast der Zeit und von Zeit Online. Produziert von Pool Artists.